Lob und Tadel, der Podcast für Bildung und Gesellschaft. Lob und Tadel, Ausgabe 17. Direktor werden. Zu Gast bei Gottfried. Hallo Gottfried. Hallo Lothar. Gottfried Ellmauer, du bist Direktor geworden. Ich wollte mit dir eigentlich eine Sendung machen, 100 Tage Direktor. Jetzt sind es glaube ich 150. Und die Geschichte ist die, warum eigentlich, in der Schweiz habe ich gerade gelesen, will niemand Direktor werden. Grundschulen sind verwaist. Ich kenne es aus Oberösterreich, Gymnasium, will niemand Direktor werden. Die Gymnasien verweisen. Und du bist Direktor geworden. Wir kennen uns jetzt doch ein paar Jahre und war immer interessant, mit dir zu plaudern. Plötzlich hast du eine besondere Linie verfolgt, die hieß Direktor in einem Gymnasium. Und was du da alles erlebt hast und wie du jetzt praktisch in deinem Amt das von der anderen Seite erlebst, das wäre einfach interessant von dir durch Reden zu erfahren. Ja, gerne, Lothar, gerne. Also wir kennen uns seit dem Jahr 2009. Mhm. Da bin ich an das Abendgymnasium gekommen und da haben wir uns kennengelernt. Und das, was ich von dir bemerkt habe, war, dass plötzlich ein anderer Wind am Abendgymnasium war. Ich arbeite dort ja am Abend. Da kommt plötzlich einer, der irgendwie mit Leuten anfängt zu arbeiten, ohne dass er gefragt wurde. Ja, Lothar, das hat mit meiner Situation zu tun. Ich kam gerade aus Sao Paulo, war 3 Jahre in Brasilien und bin wieder in die Schule eingestiegen. Und die Situation war die, dass ich ein neues Umfeld gebraucht habe, im Abendgymnasium gelandet bin und ich war eigentlich sehr froh, dort zu sein, weil ich hatte die Freiheit, tagsüber mein Leben zu organisieren. Da war noch einiges zu tun, der Container ist noch geschwommen, die Wohnung war leer. Wir mussten erst ein Auto kaufen und wieder einrichten. Und da habe ich die Ressourcen am Tag gebraucht und daher am Gymnasium am Abend. Und das Ziel war, einfach nur unterrichten, sich voll auf die Schule zu konzentrieren und außerhalb der Schule sozusagen wieder in Österreich einzuleben. Und das habe ich ein ganzes Semester lang gemacht. Das war meine Situation 2009, da haben wir uns kennengelernt. Sao Paulo war ein Projekt, war Schule im Ausland? Ich sage, Sao Paulo war notwendig für meine Entwicklung. Die Idee war, dass ich lange schon den Wunsch hatte, mal rauszugehen, weg von der Schule. Und ich habe mich weltweit beworben an ausländischen Schulen. Und zwar war das ziemlich blauäugig, nämlich als Auslandslehrkraft. Da wusste ich noch nicht wirklich, was das auch bedeutet. Jetzt haben wir dann 3 Schulen zurückgeschrieben. Eine aus Hongkong, eine aus den Gran Canaria, glaube ich, und die 3. weiß ich nicht. Die hätten Interesse gezeigt. Aber wie es der Zufall so haben will, hat dann meine Frau im Mai vom Ministerium einen Anruf bekommen, ob sie denn bereit wäre, in Sao Paulo Biologie zu unterrichten. Und da haben wir nicht lange überlegt und einfach zugesagt, der Deal mit meiner Frau, die auch Lehrerin ist, war, wer zuerst genommen wird, der nimmt den Job, der andere geht in Karenz. Das war dann ich, der in Karenz gegangen ist. Ja, die Situation war die, Ende Mai heißt es Dienstbeginn 1. August in Sao Paulo. Naja, bis dahin haben wir dann noch die Wohnung vermietet, das Auto verkauft. Ich habe meine Cisco-Ausbildung fertig gemacht, Matura gemacht. Und es funktioniert alles, wenn es passt. Und da hat es so richtig gepasst bei uns, weil wir waren bereit. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Job als Direktor. Ich habe nicht sofort gewusst, dass ich das machen will. Ich habe nur gewusst, ich möchte mich, wenn ich zurückkomme, mit meinen Erfahrungen engagieren. Ich möchte meine Erfahrung einbringen in den Schulalltag. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Das normale Schulsystem ist nicht so flexibel, dass ich das gut umsetzen hätte können. Und Leute führen hat mich immer schon nach Sao Paulo interessiert, weil in Sao Paulo habe ich in einer Favela gearbeitet, wo ich einfach umsetzen konnte, wo ich einerseits, der Cut ist gar nicht notwendig, Gottfried. Wir müssen nur diese Stränge versuchen, ein bisschen zu entwirren. Ja. Es geht nämlich gerade massiv rückwärts. Absolut. Und ich kann ein bisschen so einfügen, ja, du hast ja, warst ja Lehrer auch zu dieser Zeit, als ihr, bevor ihr nach Sao Paulo gegangen seid. Vorher warst du noch nicht Lehrer, du bist ja auch ein Schrägeinsteiger. Ja, ja. Du bist, hast Informatik, du bist ein EDV-Mann. Nein, auch nicht wirklich. Eigentlich bin ich ein ganz normaler HTL-Abgänger von Elektrotechnik und habe einfach bei der Firma Elin Kraftwerke gebaut. Das war mein Einstieg ins Berufsleben. Und nach gut 4 Jahren habe ich gewusst, das kann es nicht gewesen sein. Warum? Weil das Umfeld nicht meins war. Also es war schon die HTL nicht unbedingt mein Umfeld. Dann bin ich halt arbeiten gegangen und dann habe ich sehr schnell erkannt, das ist nicht mein Weg. Und da bin ich das erste Mal ausgestiegen, habe gekündigt und inskribiert auf der Uni. Das ist ja auch eine gewisse Schnelligkeit, sage ich mal. Ich würde sagen Entschlossenheit, weil ich habe immer sehr genau gewusst, was ich nicht will. Mhm. Und das war für mich ganz ein klarer Fall, das wusste ich, das will ich auf keinen Fall so weitermachen. Mhm. Und daher. Und noch einmal, was war das Problem? Das Problem? Warum wolltest du nicht weitermachen? Naja, so das war Umfeld. Das Umfeld. Was ist das Umfeld? Na, das Umfeld war. Öl und schmierig? Nein, das soziale oder? Umfeld. Das war das soziale Umfeld, das sich in der HTL entwickelt hat, mit meinen Kollegen, wo ich dort studiert habe und dann weitergeführt hat. Das ist der Bereich. Ich kann es einfach daran festmachen, von den Zielsetzungen meiner Mitschüler. Die Ziele waren ganz klar: Ich möchte ein Auto, eine Familie und ein Haus. Und ich habe nach 20 Jahren Klassentreffen gehabt und alle haben ein Auto, eine Familie und ein Haus gehabt. Und das waren aber nicht meine Ziele, die ich für mich persönlich wollte. Ich meine, du hast auch ein Auto, Familie und ein Haus. Allerdings jetzt mehr oder weniger beiläufig. Beiläufig, ja. Aber das war, ich meine, das war nicht, wenn ich 16 Jahre alt bin. Da habe ich andere Vorstellungen vom Leben und die hatten sehr klare Vorstellungen vom Leben. Und was waren deine? Meine, ich war in der Umweltschutzbewegung, ich war in der Grünbewegung, ich war Musiker. Das war ein anderes Setting. Mhm. Ja? Und ich hatte nie einen eckigen Koffer. Eckiger Koffer? Das war in der Zeit extrem Ende. Ich muss jetzt sagen, die Zeit war 75 bis 81, ja, und da kamen diese Aktenkoffer raus und jeder hatte so einen Aktenkoffer. Ich bin mit dem Rucksack in die Schule gegangen. Mhm. Das war so ein Protest auch. Mhm. Ne? Aber da kommen wir jetzt total vom Thema. Das ist doch genau das Thema. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die definieren eine Umgebung, an der du dann sagst, das ist nicht meine Umgebung. Da nehme ich nicht teil. Genau, weil fachlich hat es mich ja interessiert, das war schon interessant. Nur das Setting hat für mich nicht gepasst. Und dann sozusagen weiter in einer Elektrotechnikfirma Kraftwerke bauen, ist zwar lustig, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ne? Und da habe ich gesagt, ich mache ganz was anderes und habe Geschichte und Philosophie studiert. Und das war vom Inhalt her gut? Super. Das war total super, weil ich habe einerseits sehr schätzen können, was es heißt, einen freien Bildungszugang zu kriegen. Das war für mich extrem gut. In einem geheizten Hörsaal Wissen vermittelt zu bekommen, war für mich in der Zeit nicht selbstverständlich. Und das habe ich schon einmal sehr geschätzt. Und das Studium selber hat mich auch sehr interessiert. Mhm. Und auf Lehramt heißt dann, dass du... Nein, das Lehramt habe ich nebenbei gemacht, weil eigentlich hat mich das Studium interessiert. Und ich habe dann... Im Studium, weil ich ja sozusagen von meinen Eltern und so nichts gekriegt habe, was ja auch logisch ist, habe ich als Was ist logisch daran, dass man von seinen Eltern nichts gekriegt hat? Ich muss ein bisschen den Ding ein bisschen richten. Für mich war sozusagen Selbstständigkeit immer ein hoher Wert und ich wollte nie von meinen Eltern abhängig sein und habe immer gearbeitet. Mhm. Und da habe ich halt dann als Kellner die Studienzeit gearbeitet, was auch sehr, wie soll ich sagen, so machen ja eh alle Studierenden. Nicht alle, ich nicht, aber es ist ein Dienstleistungsbetrieb, wo man davon abhängig ist, wenn man freundlich ist, geht es gut und wenn man geschissen ist, so ist dann geht es nicht gut. Okay, um das Lehramt jetzt abzuschließen, ich habe mir gedacht, wenn ich schon das studiere, dann lasse ich mir die Option des Lehrers offen und habe einfach das Lehramt dazu gemacht. Das war's. Und ich bin ja dann, wenn wir jetzt schon ganz kurz bei meinem Weg sind, nicht sofort in die Schule gegangen, sondern habe in dieser Zeit, das war dann 89 herum, meinen ersten Computer gekauft und auf einmal habe ich dann für die Kolleginnen die Skripten auf Computer gemacht, die habe ich dann auch verkauft und dann habe ich mich angefangen, mit Computer intensiver zu beschäftigen und so bin ich dann zur Firma IBM gekommen. und habe dann bei der Firma IBM im Service Operational Services gearbeitet. Das ist so auf Deutsch was? Kundendienst. Das war Kundendienst, um es klar zu sagen, also um es festzumachen, ist, die Firma Parkon zum Beispiel gibt den Schlüssel und sagt, wir übersiedeln vom 14. in den 21., dann gibt es einen Stichtag und wir in der Firma Operational Services von der IBM haben gesagt, okay, wir machen alles. Das heißt, wir haben die Firma Parkon in meiner Zeit übersiedelt, Schlüssel fertig. Mit allem drum und dran. Samt Sessel. Alles. Nicht nur Netzwerk. Nichts mehr, alles. Also das gesamte Haus, das ist Operational Services gewesen. Oder ein anderer Fall war, wir haben heute Lichtwellenleiter verlegt, seinerzeit durch die von der Bank Austria so am Julius-Tandler-Platz, Schottentor Julius-Tandler-Platz, so waren die Aufgaben. Mhm. Und ich habe dort auch programmiert, Kabeldokumentationen etc. Das wäre potenziell wieder ein Umfeld gewesen, das ähnlich wäre dem mit dem Kraftwerksbau. Das habe ich gar nicht, ja, da komme ich wieder ein bisschen zurück, weil dazwischen habe ich ja schon studiert. Ne? Dann habe ich das gemacht und dann hat es geheißen, ich brauche unbedingt noch das Unterrichtspraktikum, weil sonst verfällt mir das. Ja, das kenne ich, diese Situation. Ja. Und dann bin ich halt ins Unterrichtspraktikum gegangen und da habe ich dann gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht. Ja, das hat man vorher nicht gewusst. Also meine Erfahrung ist, wenn ich das in der Klasse stehe, weiß ich, ob das der richtige Job für mich ist oder nicht. Und ich musste mich dann entscheiden, weil ich wollte eigentlich in die USA, in die Mutterfirma gehen. Und habe dann in der IBM dementsprechende Gespräche geführt und die haben mich sozusagen ein bisschen hingehalten. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, in die Schule zu gehen, weil ich gesagt habe, so da jetzt in der oberen Donaustraße im Büro zu versauern, ist auch nicht meins und da war dann der Schulberuf mit der richtige. Aber noch einmal, dieses Umfeld hätte ähnlich sein können wie Kraftwerk bauen. Ja, aber ich bin von einer anderen, ich habe mich geändert. Gekommen, nein, weil ich habe in der Zwischenzeit ein anderes Umfeld kennengelernt. Ich habe mich halt im geisteswissenschaftlichen Bereich weitergebildet. Und plötzlich geht's mit. Und auf einmal geht's so auch. Ne? Wirklich? Na klar, das ist. Was war das dann? Wo ist dann eine Schlüsselstelle? Ich konnte mit großem Büro besser umgehen. Das muss man, ja. Das muss man kennen, oder? Ja, das muss man kennen. Und dazu muss man studieren? Naja, ich weiß nicht, aber ich habe dann sozusagen auch die Möglichkeit gehabt, selbstständiger zu arbeiten, weil ich ein Studium gemacht gehabt habe. Und war mehr eigenverantwortlich ne, als in der Elite. Ich meine, mit diesem Ansatz hättest du auch überall besser arbeiten können. Ja. Aber was ich sozusagen erst wirklich kennen und schätzen gelernt habe, war der Unterricht, der Umgang mit Jugendlichen in der Schule im Unterrichtspraktikum. Weil das hat mir richtig Spaß dann gemacht. Und was war das genau? Ja, das war in der Franklinstraße, da habe ich Geschichte, Philosophie, Psychologie gehabt und vor allem Psychologie unterrichten war dort. Da habe ich eine sehr engagierte Klasse gehabt. War das genau bei den Jugendlichen praktisch? Was hast du da gesehen? Oder? Also das, was mich dort fasziniert hat, war, wenn man die Jugendlichen, wenn man authentisch reingeht, wenn man denen keine Geschichten erzählt, wenn man was zu sagen hat, dann akzeptieren einem die Schüler. Ich glaube, die Schüler checken sehr schnell, ob ich da jetzt irgendwelchen Blödsinn daher erzähle, Schema F runtermache oder ob mir das selber auch ein Anliegen ist, das ich mache. Und ich habe das Glück gehabt, mit einer Klasse zu arbeiten, die mich am Anfang sehr abgecheckt hat. Dann gab es so ein Schlüsselerlebnis, da ist um Drogen gegangen. Ich bin mit den Schülern dann am Mittersteig in den Drogenvollzug gegangen, also im richtigen Strafvollzug. Und seitdem war der Bann gebrochen und dann kamen die auch privat zu mir etc. Die haben mich noch Jahre später dran angerufen. Das war so ein ganz markantes Ereignis. Dort, um kennenzulernen, wie es ist. Wenn man mit Drogen zu tun echt hat. Zu tun hat. Ja. Sao Paulo, deine Frau kriegt den Job, du gehst in Karenz, gehst mit. Genau. Und du sitzt nicht in Sao Paulo herum und gehst in irgendwelche keine Ahnung, was man macht als begleitender Haus, wie sagt man? Hausmann, du sagst es. Begleitender Hausmann. Ich check die ganze Familie. Das ist einmal, genau, du hast die Familie gecheckt. Nein, es ist einmal eine große Herausforderung, weil du musst ja mal die Sprache lernen, Portugiesisch. Was hast du gemacht? Naja, sonst kannst du ja nicht telefonieren. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute Englisch können, sondern du musst dann die Landessprache lernen. Das war die größte Herausforderung. Und du checkst die gesamte Familie, weil meine Frau war ja berufstätig, ständig in der Schule. Ich musste mich um alles kümmern. Also, ist das eine deutsche Schule? Also eine ist deutsche Schule? Kollege Humboldt, ja, eine deutsche Schule. Meine Tochter ist auch dort gegangen. Mhm. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, ich habe ja ab dem Jahr 2000 ein kleines Unternehmen aufgebaut im Internetbereich. Ich hatte Kunden, die ich über Internet weiter betreut habe, im Webdesign, Webhosting, Systembetreuung. Das hat funktioniert, da habe ich so meinen Arbeitsbereich gehabt. Auch auf Entfernung möglich? Auch auf Entfernung möglich, das war total okay. Und das, was aber wirklich Sinn gemacht hat, war, dass ich das Glück gehabt habe, schon nach 3 Wochen Sao Paulo in einer Favela Arbeit zu finden. Die habe ich von einem Vorgänger von mir übernommen. Der hat einfach gesagt, ich gehe jetzt zurück, schaut, das Girasol heißt diese Favela. Girasol ist portugiesisch und heißt Sonnenblume. Favela ist ein Bezirk, wo Favela ist ein Armenviertel. Ist ein absolutes Armenviertel. Und dort gibt es ein Haus oder eine Einrichtung, Girasol. Girasol. Ja, ich kann jetzt gerne ein bisschen über Girasol erzählen. Ja, weil ihr habt ja dort auch Sachen gemacht. Naja, noch mal ganz kurz abschließend. Mein Job dort war, die Familie zu handeln, in der Favela zu arbeiten und quasi mein Unternehmen über Internet weiterzuführen, meine Kunden weiter zu betreuen. Das waren so die Hauptaufgaben. Aber Favela zu arbeiten war ja schon wieder optional. Das war jetzt nicht Teil der Sache. Das hast du selbst... Klar. Das war sozusagen wirklich ein total glücklicher Zufall für mich. Und jetzt erzähle ich ein bisschen über diese Favela. Es gibt auch eine Webseite www.girasol.at. Da findet man Informationen dazu. Die machen die Shownotes, als Link. Girasol heißt Sonnenblume und die Favela heißt Sonnenblume einfach deswegen, weil sie wie eine Blume in der Wüste entstanden ist. Gegründet hat es die Angelika Pohlmann, die mit Streetworkern gearbeitet hat. Und die Angelika Pohlmann ist die Frau eines Industriellen in Sao Paulo. Der Streetworker hat sich 1994 einfach verabschiedet und die Angelika mit 2 Kindern dort stehen lassen. Und da hat einfach die Angelika Pohlmann im Nichts, und zwar in einem Viertel im Osten von Sao Paulo, das Viertel heißt Grajaú, einfach ein Kinderheim gebaut, ein Kinderheim für kleine Kinder, die vom Jugendamt Sao Paulo zugewiesen werden, weil die Eltern drogensüchtig sind, die Kinder sexuell misshandelt haben, das heißt, die Eltern leben noch, aber das Jugendamt hat die Kinder den Eltern weggenommen. Und 50 dieser Kinder leben auch heute noch im Kinderheim La Social Girasol und werden dort betreut und auch immer wieder zur der Adoption freigegeben. Und jetzt hat sich neben diesem Kinderheim ein Ausbildungscenter für Jugendliche hat sie ebenfalls gegründet in 6 verschiedenen Berufen, nämlich als Glas, als Elektriker, Kauffrau, Schneiderin und Kosmetikerin. Und dadurch, dass dort einfach Arbeitsmöglichkeit bestanden hat, hat sich um dieses Girasol eine Favela gebildet. Das heißt, die Leute haben dann rundherum angefangen, Häuser zu bauen und daraus entstand dann diese Favela rundherum. Und in dieser Favela habe ich gearbeitet im Bereich Erwachsenenbildung. Das heißt, ich habe zum Beispiel den internationalen Computerführerschein eingeführt, ich habe Teacher Trainer gemacht, ich habe eben die Leute ausgebildet und war dann am Ende nach 3 Jahren im Vorstand und habe den Vorstand auch beraten, wie es sozusagen, ich war in der Aufnahme von den Lehrern dabei, etc. in der Ausrichtung. Ja, und immer wieder einfach auch Kuchen mitgenommen? Auch immer wieder Kuchen mitgenommen, ja. Ja, das war dort meine Aufgabe. Die Sprache natürlich gelernt, was ganz wichtig ist. Und das, was ich dort gelernt habe, war, weil es an sich eine sehr verzweifelte Situation ist, man bildet Leute aus und von 800 schaffen es 2. Und für die 2 zahlt sich das aus. Und das habe ich gelernt. Ja. Was machen die 798? Die gehen wieder irgendwo weg, sind wieder in der Favela verschwunden, machen kriminelle Karrieren. Aber die 2, die es schaffen, für die zahlt sich die gesamte Arbeit aus. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, etwas zu tun, was total Sinn macht. Das ist schon der halbe Lohn für mich. Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du in eine Situation kommst, wo es ein Hearing gibt, wo verschiedene Lehrer sitzen und du stellst dich denen vor mit Ideen, Zielen, Hintergrund, dass da eine gewisse, sage ich mal, Knackigkeit in deinen Aussagen durchaus nahe liegt. aufgrund dieser Erfahrungen. Und das sagst jetzt du, das kann ich nicht beurteilen. Nein, aber das ist jetzt praktisch die und damit greifen wir, haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht zu diesem Übergang von der damaligen Situation vor Direktor zu jetzigen Situation nach Direktor. Aber zuvor, ja, haben wir die Knäuel auseinander dividiert bis Ankunft wieder Österreich? Die haben wir jetzt total durch. Und so. Jetzt geht es eigentlich um die Frage für mich, ja, was tun? Und ich habe gewusst, ich komme zurück, ja, und möchte mich in jedem Fall engagieren. Und da war jetzt die Entscheidung, in welche Richtung. Das heißt, ich bin gleich mal ins Integrationshaus zum Ostbahnkutte gegangen, habe gesagt, hurra, da bin ich möchte mit euch arbeiten, weil ich kann das und das. Und die haben wir dann sehr schnell auch sehr klar gemacht, und zwar sehr deutlich klar gemacht. So einfach ist das nicht, weil dort arbeitet man mit traumatisierten Menschen, die brauchen professionelle Hilfe und nicht irgendeinen dahergelaufenen jetzt, der ihm gerade lustig ist. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt. Ich verstehe das auch total, ja. Das heißt, im Integrationshaus war ich nicht wirklich gut aufgehoben. Und dann habe ich mir so überlegt, na, was machst du sonst noch? Und bin dann immer mehr, sozusagen hat sich dann bei mir der Wunsch geregt, sozusagen eine leitende Position einzunehmen, weil da kann ich auch viel gestalten. Das war eigentlich der Punkt. Das ist der eine Punkt, gestalten zu können. Und der zweite Punkt ist, eine Arbeit machen zu können, bei der ich das Gefühl habe, dass es total sinnvoll ist. Jetzt kommst du nach Österreich zurück und Österreich ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt, dass sie auf Menschen wie dich, die in Brasilien in einer Favela Erfahrungen gemacht haben oder was auch immer, von außen nach zurückbringen und sagen, ja, das ist jetzt eine gute Sache und wir übergeben jetzt an dich etwas zu tun. Sondern die haben gesagt, okay, füge dich jetzt einmal bei uns ein bisschen ein und schau mal, was daraus wird. Das haben sie genauso gesagt, auch wörtlich. Wirklich? Ja, zurück ins Glied. Und das andere ist Privatsache. Und es ist so. Das andere heißt jetzt praktisch dieser Hintergrund, diese Erfahrung. Also jetzt mit meinen Erfahrungen, ja, die kann ich gerne einbringen im Unterricht. Es war ja auch so, dass meine Frau versucht hat, ihre Erfahrungen einzubringen. Das macht sie jetzt anders, in Comenius-Projekten etc. Da bringt sie es jetzt ein. Aber ich sehe das aber auch ganz nicht böse, sondern das ist unser Schulsystem, das ist so zu akzeptieren. Wenn man das ändern will, muss man halt am System ein bisschen was ändern, sage ich einmal. Es ist per se nicht, was weiß ich, schlimm oder sonst irgendwas. Ich wollte mein Schulpraktikum machen in Guatemala an der österreichischen Schule und im Unterrichtsministerium war ein Ministerialrat, der gesagt hat, das geht nicht, die haben eine ganz andere Mentalität. Und ich habe gesagt, dann mache ich es im Burgenland. Da haben sie auch eine andere Mentalität, weil das war ja der eigentliche Sinn. Aber da hinzuhacken, das ging jetzt ein bisschen zu leicht. Also eben, wie du sagst, das ist die österreichische Sache. Jetzt von meiner Seite aus, ich erlebe dich, wie du als Kollege kommst, ein neuer Kollege am Abendgymnasium. Üblicherweise fallen neue Kollegen nicht sonderlich auf, aber sehr wohl du, weil du eben immer wieder gesagt hast, wenn ich gejammert habe über Strukturen, über Umstände, wir gestalten die Strukturen und wir gestalten die Umstände. Mhm. Das war völlig neu. Nummer eins. Und Nummer zwei, du hast begonnen, mit Menschen zu reden, um ihre Stärken kennenzulernen. Und du hast ihnen dann Zugänge ermöglicht, dass diese Stärken in irgendeiner Weise in gute Arbeit oder in Arbeit umgesetzt werden können. Und ich dachte mir, da kommt einer, was hat er überhaupt für ein Mandat? Ja? Wen hat er gefragt, dass er, in dem Fall du, mir zum Beispiel zu den Datenbanken einfach einmal nur Zugänge und Passwörter eingerichtet hast, dass ich mit denen arbeiten kann? Und natürlich kommt da was Gescheites raus. Nur, ich meine, da kommt einer, woher nimmt er die Legitimation? Und ich weiß nicht, ob du jemanden gefragt hast, ob du mir die Passwörter geben kannst für die Datenbanken. Es war einfach nur sinnvoll und gescheit und Strukturen gestalten hieß eben für dich, das zu tun. Ja, nächste Frage. Ja, das war sehr schön für mich, weil es war irgendwie möglich, gemeinsam an Dingen zu arbeiten. Und wir haben ja dann auch viel gedreht und es war ziemlich lustig. Aber dieser Wind praktisch, diese andere Farbe in einem bestehenden System, das ich kannte, das war neu und hat mir sehr gut gefallen. Na, das sind meine Erfahrungen, die ich halt in Brasilien gemacht habe. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte kein Asylwerbender in Österreich sein oder auch kein Ausländer in Österreich, weil ich die Freundlichkeit der Brasilianer sehr zu schätzen gelernt habe, auch wenn sich mein Bild von Brasilien im Laufe der Jahre geändert hat, nämlich insofern, je besser ich die Sprache gelernt habe, je besser ich die Kultur kennengelernt habe, umso mehr hat sich mein Bild geändert. Aber prinzipiell war und ist ja das Leben, die Einstellung zum Leben eine wesentlich andere. Und das war für mich vor allem beim Zurückkommen extrem schon schwer. Es gibt so Kleinigkeiten, wenn ich im Lehrkörper gehe und halt immer freundlich bin, haben sich Kollegen provoziert gefühlt, weil die glauben, ich verarsche sie. Ich habe einfach nicht böse geschaut, sondern habe versucht zu lachen. Ich war gut drauf, habe gelächelt und die haben sich provoziert gefühlt. Da habe ich gewusst, ups, du bist wieder in Österreich, pass auf. Ja? Wie sagt man in Brasilien, tout de bien oder wie? Tout de bon, tout de bien, tout de joie. Ja. Ja. Also am Anfang, das hat, wenn man sich trifft. Ja, ja, ich meine, das hat alles sein Gutes und sein Schlechtes, sage ich. Ja, aber so die Leichtigkeit des Lebens, also mir ist die Schwere des Alltags in Österreich mehr bewusst gewesen als in Sao Paulo, obwohl in Sao Paulo das Leben sicher schwerer war als da. Ja, aber es war schon eine besondere Geschwindigkeit, mit der du dann, sag jetzt mal so, Akzente gesetzt hast in deinem Leben. Du hast immer klar gesagt, was du möchtest, so ich dich kenne. Also eben, das ist jetzt praktisch, in diese Richtung möchtest du dich entwickeln. Und mit dieser Geschwindigkeit, mit der du das gelöst hast, das war schon ein Affenzahn. Nun gut, das bin halt ich, aber Lothar... Ja, bist das du? Hat dir das schon wer gesagt, dass das, dass andere Menschen nicht so sind? Es kommt mir schon sehr schnell vor. Ich bin ja auch nicht langsam, ja. Aber nämlich auch diese Kutzbe im System zu klettern, ja. Das ist schon gut. Und ich meine, Lothar, da und du sprichst mit wem, der sehr leidet unter diesem System. Ja, Lothar, aber da kann ich jetzt schwer drauf. Ja? Ich kann jetzt schwer darauf antworten, weil ich das nicht so empfinde. Mhm. Aber also, das ist ein Weltbild. Ist es eine mein Weltbild ist ein ganz ein klares. Ja. Also ich von meiner Methode her ist es ganz einfach. Ich lege Eisen ins Feuer und schmiede sie. Ich weiß, dass ich nichts übers Knie brechen kann und ich bin der Überzeugung, wenn es passt, dann gehen sehr viele Dinge von selbst. Also wenn ich mir anschaue, der Wechsel, ich habe jahrelang mich beworben im Ausland, das hat nicht funktioniert und auf einmal heißt es Ende Mai, Anfang 1. August Dienstbeginn und es hat einfach alles funktioniert. Da wusste ich, ich bin am richtigen Weg. Auch das Zurückgehen war genauso. Wir wussten nicht, wie lange wir bleiben, wir wussten um die 3 Jahre und dann war die Entscheidung, meine Tochter war dann 12 Jahre und sie kam dann in die Oberstufe und wir mussten entscheiden, wo sie Matura macht. Entweder wäre mal länger geblieben oder nicht. Und ich habe dann, und der Deal in der Familie war, wenn es für einen nicht mehr stimmt, gehen wir. Und das war dann so und wir sind auch gegangen und es hat auch wieder gepasst. Also das ist meine Einstellung. Ob das jetzt schnell ist oder nicht schnell, das kann ich schwer beurteilen. Ich würde dir auch eine bestimmte Begabung zuschreiben, Probleme zu lösen. Das habe ich immer wieder bemerkt. Okay. Als du noch an der Abendschule warst, es kommen Leute einfach geschwind rein und sagen, ich habe da ein Problem. Und du sagst, du hörst zu und dann zack, zack, zack. Und das war die Lösung. Und zwar nicht, dass du die Lösung vorschreibst, sondern einfach, du hast praktisch die Wegpfeiler so gesetzt, dass man den Weg dann abgehen kann. Und das ist schon eine gewisse, und das haben wir dann in Richtung Leadership. Genau, und das war ja dann die Entscheidung, wo wir stehen geblieben sind, wo ich dann zurückgekommen bin und mir überlegt habe, wie geht's weiter, außerschulisch, nicht außerschulisch. Und ich habe mich dann entschlossen, das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich einen Schulleiter anstrebe. Und dann habe ich auch mit dem Direktor Brandl, mit dem Klaus gesprochen, habe gesagt, Klaus, ich strebe den Schulleiter an und ich möchte mich weiterbilden, unterstützt du mich? Und da hat er dann ja gesagt. Das war dann im 2. Semester und da hat er mich in sein Führungsteam geholt und ich habe eben dann den Führungskräftelehrgang über 2 Jahre gemacht. Ich habe mich dann über Seminare weitergebildet, etc. So ganz aber das, klar die Liste abgearbeitet, was alles fehlt. Das war fehlt, dann für mich klar. Ja. Vervollständigen, ja. Was da ist, festhalten und verstärken. Ja, und das war ja dann sehr interessant und das war dann die Zeit, wo du mich dann erlebt hast, wo ich ganz einfach aufgrund meiner Ausbildung die Dinge ständig versucht habe, in die Praxis umzusetzen. Also ich bin da nach wie vor sehr davon überzeugt, dass man Strukturen sichtbar machen muss, indem man einfach Sitzordnungen ändert, indem man Räumlichkeiten ändert. Und ich habe das in dieser Zeit gemacht, zum Beispiel bei den Konferenzen, wo wir zuerst also eine Konfrontationssituation hatten, die habe ich aufgelöst durch ein Oval und im Endeffekt sind wir dann in Gruppentischen gelandet. Das war so eine Entwicklung in dieser Zeit. Ne? Ja, und in dieser Zeit der Ausbildung habe ich versucht einfach, wie gesagt, das einfach umzusetzen und dann kam es zu den ersten Ausschreibungen, wo ich mich einfach blind beworben habe. Mhm. Und dann war mal Schluss, weil ich weiß nicht, ich erzähle ganz kurz über das Auswahlverfahren in Wien. Wie funktioniert es? Schulen werden ausgeschrieben. In der Wiener Zeitung oder in ja, es wird in der Wiener Zeitung ausgeschrieben und auf der BMUKK-Seite. Da steht dann, diese Schule sucht einen Direktor. Wird mit einem bestimmten Profil. Mhm. So, dann gibt es einmal ein Motivationsschreiben und Unterlagen auszufüllen. Dann geht es ins Hearing und diese Unterlagen werden einerseits an die Personalabteilung im Stadtschulrat geschickt, sie werden an die Schule geschickt. Ja, das war's. Mhm. Die Schule lädt dann aufgrund der Unterlagen zum Hearing und der Stadtschulrat lädt zum Assessment, sofern die Grundlagen vorhanden sind. Das ist eben die Checkliste. Das ist die Checkliste. Kann man, ja. Mhm. Das heißt, man muss dann einerseits, geht ins Hearing von der Schule und hofft, dass man dann ins Assessment kommt und man macht eine sogenannte Potenzialanalyse ebenfalls noch im Stadtschulrat. Ja, im Assessment sitzen dann, das ist bei Deloitte, bei der Firma Deloitte, und da sind halt dann ein Landesschulinspektor, einer aus der Wirtschaft, ein Direktor, einer aus der Schule und zwei von Deloitte dort. Und da geht es dann ins Assessment und ins Gruppenassessment. Und aus all diesen Auswahlkriterien gibt es insgesamt 24 Punkte aus 8 Säulen. Wobei man für eine Säule 3 Punkte bekommen kann. Und das ganze Verfahren, wenn es abgeschlossen ist, wird dann im Ministerium rechtlich geprüft, ob das alles in Ordnung ist. Und wenn das in Ordnung ist, geht es durch das sogenannte Kollegium und das Kollegium beschließt dann sozusagen die Bestellung als Schulleiter. So ist das Auswahlverfahren. Und dem habe ich mich einfach einmal so gestellt. Und haben die auch die Stärken bemerkt, die ich an dir bemerkt habe? Ja, das... Probleme lösen, mit Menschen zu arbeiten, ja, und Strukturen schon zu verändern. Ja, schon. Nur, ich sage jetzt einmal, und es geht ja eigentlich um die Rolle des Schulleiters und des Assessments etc. Im Endeffekt, ja, geht es beim ganzen Auswahlverfahren schon einerseits um die Qualifikation, das ist schon richtig. Im Assessment geht es eigentlich darum, wie weit man sich mit der Rolle identifizieren kann. Mhm. Und die man noch nicht kennt, aber zumindest. Und die checken eben ab, ja, schafft das oder schafft das nicht im Endeffekt, ja. Mhm. Und hat man den Eindruck, dass das gut ist? Also hattest du den Eindruck, das ist jetzt was Interessantes für dich, was Gescheites, was eine große sinnvolle Bahn? Naja, nach dem ersten Durchlauf, den ich gemacht habe, bin ich total durchgegangen. Es war nämlich extrem anstrengend, das erste Mal in einem Hearing zu sitzen, wo die Eltern, die Lehrer da sind, wo man sie präsentieren muss. Das eine war Hearing in einem vollen Festsaal zum Beispiel. Ne? Und Fragen kommen, die man nicht kennt, wie reagiert man etc. Und die Hearings sind ja auch sehr unterschiedlich von den unterschiedlichen Schulen. Ja? Das war schon ziemlich heftig. Das Assessment selber war, das erste Assessment, wenn man es noch nicht kennt, war eigentlich auch nicht angenehm. Warum? Nicht? Das Unangenehme an den Assessments ist, dass man kein Feedback hat, sondern man spricht, man wird gefragt, aber ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wie ich jetzt stehe. Immer ist es ein Blödsinn, ist es kein Blödsinn. Und dann geht man und hat so eine Leere in sich, wo man, ich konnte genau nicht abschätzen, war ich jetzt gut im Assessment, war ich nicht, weil ja... Und das Assessment sind Deloitte-Leute und Stadtschulrat, und aber nicht die Eltern und Lehrer. Nein, Assessment ist Hearing. Ja. Hearing in der Schule sind Eltern, sind Lehrer, sind Schüler, die bereiten das extra vor. Mhm. Assessment ist Deloitte, ist Stadtschulrat, ist Wirtschaft, und immer ist einer aus der Schule dabei. Okay. Ja. Und das heißt, du gehst da weg und hast eigentlich keine Ahnung. Sind drei Leute neben dir oder vier oder einer? Nein, das Assessment ist zweigeteilt. Das eine ist das Einzelassessment am Vormittag, und dann geht es am Nachmittag ins Gruppenassessment, wo man mit seinen Mitbewerbern in einer Diskussion einfach sich präsentiert. Mhm. Ja? Und ich habe mir dann immer ein Feedback geholt, aber das Feedback kriegt man erst nach der Bestellung des Schulleiters. Das heißt, da wartet man, das Assessment ist meistens im Mai, der Schulleiter wird bestellt irgendwann Ende August, ja, und dann kann man halt ab September sich Feedback holen. Wenn man aber nicht bestellt wird, gibt es kein Feedback? Doch, eben, erst recht. Ah, verstehe schon, erst recht. Erst und recht. Das hast du dir geholt? Das haben wir dann geholt, weil ohne diesen Feedback wäre ich ziemlich blöd dagestanden. Ich hätte nicht gewusst, wo muss ich weiter an mir arbeiten, warum bin ich nicht genommen worden, etc. Ja, jetzt interessiert es mich schon. Ja. Woran hast du dann gearbeitet? Na, zuerst habe ich gar nicht gearbeitet. Also nein, aber praktisch, was war das Feedback, wo du praktisch, was hat dir gefehlt? Mir hat in meiner Persönlichkeitsentwicklung einiges gefehlt. Und ich glaube, das ist am besten nachvollziehbar, wenn ich einfach jetzt weitererzähle, wie es weitergegangen ist. Weil ich habe dann 1,5 Jahre Pause gemacht. Ich habe gesagt, das brauche ich nicht. Ich weiß noch sehr gut, ich bin im Zug gesessen, habe die nächste Ausschreibung angeschaut, habe beim Fenster rausgeschaut und habe gesagt, dass dieses Jahr gehe ich Radfahren. Ich bewerbe mich nicht, ich will nicht. Ja? Und das war die richtige Entscheidung. Dann kam die nächste Ausschreibung, und da wusste ich nicht wirklich, ob ich will. Und da bin ich dann ins Coaching gegangen. Das war dann für mich sozusagen der nächste Punkt der Entwicklung, wo ich ja eigentlich die Ausbildung abgeschlossen hatte. Die Fortbildungsseminare waren soweit auch durch. Und da habe ich mich dann coachen lassen. Und coachen aus eigener Tasche? Ja, freilich. Das fragt man da immer. Ja, ja. Das heißt, also, du hast deine Persönlichkeit mit Coaching vervollständigt um die Sachen, die einfach du dort entwickelst. Ja, weil ich sage ja, im Coaching bin ich kein anderer geworden. Ich sage im Coaching, durch das Coaching greife ich Dinge anders an. Mhm. Ja, und das hat mich extrem entspannt. Also zuerst habe ich sozusagen Coaching gebraucht, um mir überhaupt klar zu werden, ob ich den Job will. Mhm. Und das war keine leichte Entscheidung. Und da möchte ich schon gleich sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich die Arbeit will, ich würde jetzt in meiner Position nicht bestehen. Also ich würde mich ständig fragen, warum tue ich mir das an? Ich weiß warum. Mhm. Ja, ich weiß, dass ich es will. Mhm. Ja, und das entspannt extrem. Also wenn ich mir nicht sehe, wenn das eine Flucht gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, ich flüchte, ich will jetzt nicht mehr an der Abendschule unterrichten, das ist so schlimm und ich möchte was anderes tun. Naja, bewerbe ich mich halt, so lala. Ja? Mhm. Und ich wäre es geworden. Ich wäre sicher unglücklich im Job. Du hast das schon gesagt, warum du den Job machen willst. Du hast diese drei Punkte schon gesagt. Der muss ihn einmal rückwärts spülen. Weißt das du noch auswendig? Naja, ich weiß jetzt, warum ich es machen will. Ja, weil ich bin mir ja dann im Coaching sehr, sehr klar geworden. Mhm. Ich weiß einmal prinzipiell, warum ich es nicht will. Ich brauche den Job nicht, um mir was zu beweisen. Weil nach 3 Jahren zu Paul brauche ich mir selber nichts mehr beweisen. Das ist sehr entspannend für mich. Es soll auch nicht überheblich klingen, aber es ist einfach so. Ich habe 3 Jahre zu Paul überlebt, gut überlebt und viele Erfahrungen gemacht. Was würde man sich da beweisen wollen? Naja, beweisen, ich kann den Job oder, ja. Also ich bin seit zu Paul sehr entspannt. Ich muss mir selbst nichts mehr beweisen. Okay, das war so, okay. Das ist einmal ein Grund, warum ich den Job nicht anstrebe. Ja. Ja? Aber mir ist sehr klar, dass ich in dieser Aufgabe einerseits gestalten kann, das ist einmal sehr schön. Und das Zweite, was mir sehr klar geworden ist, ist, ich mache es für die Kinder. Mhm. Ja? Mhm. Das ist jetzt heute ein bisschen eine hehre Motivation, aber es ist definitiv so, das ist das, was ich in der Favela gelernt habe. Es macht einfach wirklich Sinn, sich für unsere Kinder diese Arbeit anzutun. Und das ist eigentlich meine grundlegende Motivation, diesen Job zu machen. Mhm. Das sind die zwei Sachen. Genau, das sind die zwei Motivationen, verändern, die es mir ermöglichen, im Job auch zu bestehen. Mhm. Ja. Okay, du hast gesagt, du setzt in der Geschichte fort. Das heißt, das war praktisch dann Coaching, wo du diese Persönlichkeitsentwicklung weiter betrieben hast und dir klar geworden bist, warum du das eigentlich machen möchtest und dass du es machen wirst. Genau. Du hast vorher... Na, das Nächste, was ich natürlich gemacht habe, ist Assessment Trainings. Das heißt, die haben mich sozusagen auf das Assessment als solches vorbereitet. Das Assessment an sich hat rückblickend gesehen wenig mit meiner Arbeit zu tun, aber es gibt ein paar so Grundregeln im Assessment. Mhm. Zum Beispiel in den situativen Fragen steht einfach immer dahinter, ich bilde mir eine Meinung und treffe eine Entscheidung. Ja? Und das ist genau das, was ich jetzt in meinem Beruf auch immer mache. Ich bilde mir eine Meinung und dann treffe ich eine Entscheidung. Mhm. Und ich muss sehr viele Entscheidungen jetzt treffen. Mhm. Und ich muss jedes Mal, wenn ich das nicht mache, ja, war es ein Schuss ins Knie. In dem Moment, wo ich zu schnell entschieden habe, mir keine Meinung gebildet habe, ist die Entscheidung eigentlich nach hinten losgegangen. Das war glücklicherweise, glaube ich, erst zweimal. Ja? Mhm. Und das ist so richtig, das habe ich wirklich gelernt, eine Meinung bilden und erst dann eine Entscheidung treffen. In dieser Reihenfolge. Ja, ja. Und das ist zum Beispiel das, was im Assessment auch geprüft wird, gecheckt wird. Ja, macht er das, macht er das nicht. Und die Leute, die übrigens den Podlove Publisher publizieren, über den wir diesen Podcast ausstrahlen, sagen dann auch noch, und die Dinge zu Ende denken. Das kommt dazu. Also wenn wir jetzt schon quasi im Job selber drinnen sind und wie du gesagt hast, Ideen habe ich ja immer, aber die Umsetzung der Ideen, das ist jetzt eine vollkommen neue Dimension, auch dafür verantwortlich zu sein, dass Dinge auch tatsächlich passieren und sie nicht nur zu initiieren. Und das ist jetzt das Neue an meinem Job, dass ich letztendlich dafür verantwortlich bin, dass die Dinge auch umgesetzt werden und dementsprechend muss ich auch aufpassen, bei der Fülle von Ideen, die jetzt so von Kollegen zu mir getragen werden, das richtige Maß zu finden. Und dazu, ja, braucht es eine Idee von Schule und braucht es auch eine Idee von, wo will ich hin? Weil wenn ich diese Idee nicht habe, verwalte ich die Schule. Wenn ich aber eine Idee darüber habe, was will ich eigentlich, wohin, wo will ich mit meiner Schule hin, ja, wo sind die wirklichen Klickpunkte, kann ich auch dann die richtigen Entscheidungen treffen, um an das Ziel zu gelangen. Und diese Idee, wo willst du hin, das ist, habe ich den Eindruck bei dir, auch eine sehr politische Angelegenheit. Du weißt, wo Schule zu stehen hat, Punkt, die du vertrittst. Eine Schule ist ein Recht, Bildung ist ein Recht und darf überhaupt nicht abhängig sein von der sozialen Herkunft etc. Das ist aber eh klar, sage ich einmal. Und wir müssen unseren Schülern allen eine Chance geben. Wir sind aber auch Ressourcen zur Schonung der Ressourcen verpflichtet. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass dann unsere Kinder, die Chancen haben, auch sie nutzen. Das ist ein anderer Punkt, auf den ich schaue. Und bezüglich Entscheidungen, wo ich jetzt eben stehen geblieben bin, ist ganz einfach, Entscheidungen sind immer dann nachvollziehbar, unter Anführungszeichen, transparent, wenn sie nachvollziehbar sind, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin. Und das versuche ich zu praktizieren. Alles, was ich entscheide, begründe ich, aber ich muss mich nicht dafür rechtfertigen. Also das ist jetzt dieser Grad. Ich muss nicht herumeiern, ich muss auch nicht jede Entscheidung detailliertes begründen, aber wenn es wichtige Entscheidungen sind, ist es unumgänglich, die auch zu begründen. Wir sind noch in der vor der zweiten Bewerbung. Coaching, was war dann noch? Noch Assessment. Assessment Training, genau. Ja. Und die Entscheidung, es noch einmal praktisch wieder nach diesem eineinhalb Jahr Pause die nächste Ausschreibung zu beantworten. Ich mache mit. Genau, und dann ging es darum, wo bewerbe ich mich? Ist das nicht egal? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Also ich kann mir die Stelle eines Schulleiters an einer Schule jetzt mal, wie soll ich sagen, im ersten Bezirk, wo gut situierte Kinder drinnen sind, weniger vorstellen als an meinem Schulstandort, wo wir, ich sage immer, sehr international sind. Das heißt, in meiner Schule am Henrettenplatz sind Kinder aus über 30 verschiedenen Herkunftsländern. Da habe ich ja wirklich eine pädagogische Aufgabe zu lösen. Wir haben wirklich hohen islamischen Anteil. Es ist ganz, ganz klar, ganz, ganz wichtig, klare Linien, was Religion zum Beispiel betrifft, zu ziehen. Und ich glaube auch, man braucht hohe soziale Kompetenz, um die Konflikte zu lösen. Wir haben Kinder, sehr viele Kinder auch aus Tschetschenien, mit vollkommen anderen Hintergründen. Also das ist das Aufgabenfeld, das mich interessiert. Ja? Vielfalt. Die Vielfalt, die Herausforderung in dem Sinn. Ja? Also ich bin weniger ein Schulleiter für eine Schule, wo gut situierte Kinder mit gutem Bildungshintergrund kommen, wo die Eltern sofort mit dem Anwalt da sind, wenn etwas nicht passt, obwohl ich auch schon angezeigt worden bin etc. Aber ich glaube, da wäre ich nicht passend und ich habe mir die Schule sehr genau ausgesucht und ich habe mich auch nur in dieser Schule beworben und an keine anderen. Das war dann praktisch schon eine Lehre eben aus dieser ersten Runde, dieses Zwischenreich zwischen Diesseits und Jenseits kennenzulernen. Also, ja, also die erste Bewerbung war ja auch so gedacht, das Verfahren einmal kennenzulernen, ja, eben, ja. Sich der Situation auszusetzen, einmal zu spüren, wie geht es mir damit, kann ich mir das noch vorstellen oder nicht. Ich habe dann wirklich braucht 1,5 Jahre, um das alles zu verdauen und dann war es aber für mich sehr klar, ich will das, ich mag den Job machen und dann war es auch klar, an welcher Schule ich mich bewerben würde. Und die wurde dann ausgeschrieben? Die wurde ausgeschrieben. Und du hast dich beworben? Ich habe mich beworben, ja. Wieder dasselbe Verfahren? Dasselbe Verfahren, nur diesmal bin ich gecoacht reingegangen und es war für mich wesentlich einfach, ich bin richtig wohlgefühlt im Verfahren und dementsprechend bin ich ja rübergekommen dann. Mhm. Einfach, ich habe das alles anders angegriffen. Ich habe mich einfach persönlich weiterentwickelt und ich sage, ohne dass ich mich persönlich weiterentwickelt hätte, wäre sozusagen der Job für mich nicht machbar. Und ich lasse mich nach wie vor coachen. Das heißt, ich coache insofern, dass ich immer wieder mal eine Reflexion mache. Wo stehe ich? Wo bin ich zu schnell? Wo setze ich an? Das ist immer ganz hilfreich. Ja, das ist jetzt der Punkt, an dem ich stehe. Die Sache war dann, du hast die Ferien begonnen, das war Juli. Im vorigen Jahr, 2013, und hast 2 Wochen vor Schulbeginn, September 2013, erfahren, du wirst Direktor. Ja, das war... Oder ist es so, jetzt müssen wir nicht im Detail darüber reden, wir sind ja in Österreich, ja. Dass man es eigentlich ja weiß. Nein, ich habe es nicht gewusst. Okay. Nein, ich habe das echt nicht gewusst. Viele haben gemeint, ich habe gute Chancen, ich habe gewusst, ich war im Assessment nicht so schlecht. Aber die Entscheidung selbst? Die Entscheidung selber, die war über die Ferien nicht klar. Ich hätte mir gewünscht, dass die Schule schon Ende Juni besetzt worden wäre. Es gab 2 Tranchen, die eine 4 Schulen wurden im Juni besetzt und die anderen 4 erst im September. Ich war in der September-Tranche. Und der Vorteil vom Juni wäre gewesen, dass ich einfach die Ferien gehabt hätte, mir ein bisschen einzulesen, halt einmal die Direktion kennenzulernen, die Ordner einzusehen etc. Und das so war hattest halt du noch schöne Ferien. Ja, hatte ich noch schöne Ferien, kann man auch so sagen. Ja, genau. Und dann ist es dann ein Schalter umlegen von links nach rechts? Ja, es war der Schalter umgelegt, das heißt Donnerstag Anruf, kommen Sie in den Stadtschulrat. Dann die Betreuung mit dem Amt und seitdem hat sich mein Leben einfach grundlegend geändert, so ist das. Du hast dir ein Set an Anzügen gekauft, bist gut absolut. Absolut gut gekleidet. Ja, ist auch, das bin ich nicht, sondern das bin ich meiner Rolle schuldig. Das heißt, ich sehe mich als Vertreter eines Amtes und als Person nicht austauschbar, aber ich als Schulleiter verkörper das Amt und ich erwarte mir schon, wenn ich als Schulleiter fungiere, dass er einfach mit Anzug daherkommt und dann bin ich einer Jean. Das ist meine Sicht eines Schulleiters. Und ist, aber das ist eine Kleinigkeit. Ja, ja, ja. Ist es egal, ob man sagt Schulleiter oder Direktor? Nein, ist wurscht. Ist wurscht. Ja, aber die Definition. Ja, ich meine, ich kann auch dislozierter Beamter des Stadtschulrats sagen oder Dienststellenleiter, so wie es im Stadtschulrat heißt. Ah ja, Dienststellenleiter heißt das, ja. Und dann gehst du in diese Schule und sitzt plötzlich auf einem Sessel, Schreibtisch, den du schon kanntest von der Abendschule, weil er die im selben Haus ist, in der Tagesschule. Und hast jetzt diese Position und du hast das erste Mal einen, wie ich die kenne, einen Apple Mac aufgestellt. Naja, ich habe, die Situation war die, ich bin gekommen und die Sekretärin drückt mir den Schlüssel in die Hand und hat gesagt, ich gehe ins Burnout. Okay, dann war's das. Und daraufhin habe ich mir halt einmal einen gescheiten Computer und einen Drucker gekauft, weil ich musste ja alles selber machen. Und die Situation in Österreich ist derzeit so, dass wir einen Aufnahmestopp im Bundesbereich haben. Das heißt, die Sekretärin besetzt meinen Planposten und wird auch nicht nachbesetzt, und weil ja sie sozusagen ist, niemand aufgenommen werden. Und meine allerersten Aufgaben waren, einfach eine Vertretung im Sekretariat zu finden. Das habe ich dann Mitte Oktober hinkriegt. Und dazu brauchtest du schon alles, was du bisher in deinem Leben gelernt hast. Wie kriege ich eine Vertretung für diese Frau? Dazu brauchst du ein Netzwerk, sonst kriegst du das nicht. Und das Netzwerk ist deines, das und nicht dein bestehendes, das es irgendwo schon gibt. Nein, das ist natürlich sehr viel persönlicher Kontakt, Leute kennen. Also ich sage ja auch, in diesem Job ohne Netzwerk glauben, bestehen zu können, wäre ein bisschen naiv. Man muss eben zusammenarbeiten mit den Leuten im Stadtschulrat, man muss Leute kennen, um an Ressourcen zu kommen. Das ist, glaube ich, auch Aufgabe in dieser Position. Ja, also ich kann mich da jetzt nicht zurückziehen, dann bin ich der Administrator der Schule, der ich ja nicht sein will. Dazu habe ich ja einen Administrator, aber meine Aufgabe ist es zum Beispiel, genau diese Dinge zu lösen. Ne? Und wie ist das ungefähr wie können wir uns das vorstellen? Ist es, wenn man plötzlich ein ganz großes Auto fährt, oder ein Schiff steuert, dieses Gefühl, jetzt für diese Schule verantwortlich zu sein, weil das ist es ja letztendlich. Und das von heute auf morgen. Naja, ich erzähle es ganz einfach übers Coaching, weil ich bin ins erste Coaching gegangen, weil ich gemerkt habe, ich werde unrund. Nach wie vielen Stunden? Das war so Mitte. Im Herbst war das. Also nach 2 Wochen. Ja, weil am Anfang bist du so eingesetzt, da hast du keine Zeit zum Denken. Und ich habe dann gemerkt, ich werde unrund und bin ins Coaching gegangen. Und was habe ich da erkannt? Da habe ich erkannt, eigentlich will ich pädagogisch arbeiten, aber ich administriere die Schule, weil ich kriege 100.000 E-Mails terminisiert vom Stadtschulrat, die Eltern wollen was, die Schüler wollen was, die Lehrer brauchen was. Ich hatte einfach das Gefühl, der Administrator der Schule zu sein und will aber pädagogisch arbeiten, weil ich ja den pädagogischen Auftrag in mir spüre. Ja? Und das hat mich total unrund gemacht. Na, was habe ich gemacht? Ich habe mit mir einen Kompromiss geschlossen und habe gesagt, gut, administriere die Schule und spiel dich frei, damit du pädagogisch arbeiten kannst. Logische Konsequenz. Also das ist ganz normal, du bist neu in der Schule, du musst das einmal einrichten, du musst das einmal herrichten, was ich ja gemacht habe. Und dann hast du Zeit, pädagogisch zu arbeiten. Ja, ja, und da komme ich jetzt auf die Geschwindigkeit zu sprechen. Genau. Und auf die Masse des Tankers. Und auf die Masse des Tankers, weil ich bin dann noch einmal ins Coaching gegangen, das war dann so im Frühjahr. Und da sagt mein Coach, Sie setzen Patina an. Sage ich, was? Sie sind zu schnell. Sage ich, aha, sagt mein Coach, wenn Sie so weitermachen, sind Sie in 3 Jahren wieder weg. Warum? Weil ich habe administriert. Ja, auf einmal ist gelaufen. Ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt und habe jetzt erkannt, ja, na freilich, ich habe mich freigespielt, um pädagogisch arbeiten zu können. Und um jetzt in meinem Beruf weiter bestehen zu können, und ich muss das einfach so sagen, ich bestehe ja nur im Job weiter, wenn ich das Gefühl habe, was Sinnvolles zu machen und auch glücklich sein zu können. Ja, weil ich opfer mich ja nicht nur auf. Und woraus ziehe ich meine Energie? Die ziehe ich aus der pädagogischen Arbeit. Das heißt, wenn ich es schaffe, ja, einerseits organisatorisch, mich so weit frei zu spielen, dass ich pädagogisch arbeiten kann und aus dieser pädagogischen Arbeit quasi meinen Lohn beziehe, werde ich in dieser Arbeit länger bestehen. Wenn ich sie nur administriere, bin ich nach 3 Jahren weg, weil dann ist Fahrt. Kann man die pädagogische Arbeit auch auf Lehrer ausdehnen, diesen Begriff? Naja, pädagogische Arbeit heißt eben jetzt wirklich die Schule ausrichten. Das heißt, in den Unterricht gehen, das heißt, Klassen hospitieren, das heißt, Regeln aufstellen, was Verhaltensmaßnahmen betrifft. Aber im Großen und Ganzen heißt es für mich, einerseits die Entflechtung der Abendschule mit der Tagesschule weiter zu betreiben. Was jetzt standardspezifisch ist, hier, ist, ja. Und gleichzeitig aber gemeinsam in Schulentwicklung mit meinen Lehrern zu überlegen, wo steht unsere Schule nach 5 Jahren. Wir haben sie ja prinzipiell eh schon ausgerichtet, was zum Beispiel Zentralmatura betrifft, was die VWA, also die vorwissenschaftliche Arbeit betrifft und was zum Beispiel die sogenannte Kursform in der Oberstufe oder auch Modularisierung betrifft. Das sind so die groben Eckpfeiler, die wir ja eh umsetzen müssen. Aber ich habe ja noch weitere pädagogische Ansätze an der Schule. Und diese pädagogische Arbeit, die ist praktisch jetzt nicht nur mit den Schülern, sondern mit Lehrern arbeiten, damit Eltern, pädagogische Arbeit genau, gemacht werden kann. Das ist mit der Schulgemeinschaft arbeiten. Das heißt, mit den Eltern arbeiten, mit den Schülern arbeiten, mit den Lehrern arbeiten. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Arbeit mache. Soll ich jetzt schon fragen, welche weiteren Ziele oder Grundpfeile du hast? Das ist ganz einfach. Mhm. Mein Ziel ist es ganz einfach, dass unsere Schüler gerne in die Schule gehen. Mhm. Das ist ganz logisch. Warum? Und auch die Lehrer. Aber das Ziel ist die Schüler. Weil ich sage, jeder, der seine Arbeit gerne macht, macht sie gut. Und das ist ja das Ziel. Ja? Jetzt kann ich das natürlich dann herunterbrechen, pädagogisch, wie ich das messe, woran ich das erkenne. Aber im Endeffekt steht für mich dahinter. Und wie messe ich jetzt sozusagen diesen Erfolg, dass die Kinder gerne kommen, dass die Schule einen guten Ruf hat, an den Anmeldungen. Je mehr Anmeldungen ich kriege, ja, je besser ich mir sozusagen auch die Schüler aussuchen kann und ich sage, ich will nicht die gescheitesten, sondern ich will die engagiertesten Schüler, umso näher komme ich meinem Ziel, dass wir da einen sehr offenen Zugang, was Schule betrifft, haben. Das ist so mein Grundansatz, den ich mir so überlegt habe. Auch wenn er ein bisschen banal klingen mag jetzt. Ne? Also noch einmal, was ist der Grundansatz? Ich will einfach, dass die Schüler gerne in die Schule kommen. Genau. Ja. Dass sie sich darauf freuen, weil sie etwas lernen, weil sie gefordert werden. Mhm. Ja? Ich gehe gerne in die Schule. Ich freue mich drauf, in die Schule zu gehen. Ja. Ist ein einfach verständlicher Satz, der nicht verschwurbelt ist. Die Sprache der Bildung hat ja manchmal wirkliche Probleme, so schöne, einfache Sätze zu sagen. Ich gehe gerne in die Schule. Ich sage auch, was gibt es Schöneres, wenn sich die Kinder freuen, am Montag wieder in die Schule gehen zu können. Ich weiß aus der Volksschule, wo die Kinder nur wirklich gerne gehen, dann gehen sie durch unser Schulsystem und auf einmal wird Schule zu einem Ort, naja, da muss ich hin, da muss ich die Regeln umgehen und. Ja? Und ich darf auch vor allem nicht weg. Und ich darf nicht weg, ich bin reglementiert etc. Natürlich, eines ist klar, Schule ist erstens keine Demokratie, das muss man auch einmal klar sagen dürfen. Schule hat Regeln zu befolgen, das stimmt, ja. Aber Schule muss Spaß machen, muss mich fordern, ich muss in der Schule gefördert werden. Das sind die Punkte, die pädagogischen Herausforderungen. Wird immer wieder von dir eine Rolle verlangt, die du nicht bist? Von Eltern? Von Schülern oder ist es immer so dosiert, dass sie eigentlich eh mit dir reden? Es wird von mir eine Rolle verlangt, da stimme ich zu. Ich weiß noch nicht, die ich nicht bin, habe ich bis jetzt noch nicht gespürt. Ja? Aber dass die Rolle des Schulleiters von mir definitiv gefordert wird, das ist ganz, ganz deutlich zu spüren. Also meine Kollegen fordern das extrem ein. Da hat aber jeder, der das fordert, so eine bestimmte Geschichte und Vorstellung, wie er sich einen Schulleiter vorstellt oder wie er sich diese Rolle vorstellt. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Weil du musst ja bei dir bleiben gleichzeitig und seinen Wunsch auch verstehen. Na schon, nur ich meine, die Rolle des Schulleiters per se ist ja mal per Gesetz auch schon im Schulorganisationsgesetz per se definiert, was sind die Aufgaben eines Schulleiters. Das ist eher mal klar von der Rolle des Schulleiters her. Wie jetzt der Schulleiter das umsetzt, weil wir agieren ja immer im gesetzlichen Rahmen. Ne? Das ist jetzt die Persönlichkeit des Schulleiters. Aber die Rolle per se, die kann ich ja nicht anlegen, wie ich will, sondern die ist mir ja klar vorgegeben. Ja? Mhm. Ich habe die Schule zu verwalten, ich habe pädagogisch zu arbeiten, ich habe sparsam mit den Ressourcen umzugehen, ich bin verpflichtet, mir ein Bild über den Unterricht der Kolleginnen zu machen und so weiter und so weiter. Das ist ja alles klar. Und das, was ich zum Beispiel gleich zu Beginn gemacht habe, war einmal gesetzlich sehr genau eingelesen. Wir werden unterstützt. Es gibt Seminare für Jungdirektorinnen vom Stadtschulrat, wo sie jahresbezogen uns auch immer wieder schulen. Die nehme ich sehr positiv entgegen, weil da kann ich sehr viel lernen draus. Das ist klar, ja. Wie funktioniert denn eigentlich dieses, der Schulträger oder der Stadtschulrat zum Beispiel, der gestaltet ja Schule maßgeblich. Funktioniert das im Direktorentreffen, wo man so zusammensitzt, wie jetzt Lehrer zusammensitzen für ihre Schule, sitzen dann Direktoren zusammen und sagen, ja, wie machen wir das, wie setzen wir das jetzt um? Ja, das sind die sogenannten Sektorentreffen. Mhm. Jeder Landesschulinspektor hat in etwa 14 Schulen und diese Sektorentreffen finden so alle 3 Monate zusammen. Da gibt es einmal so die Grobausrichtung. Der Landesschulinspektor kommt auch an die Schulen. Er ist ja auch verpflichtend, sich ein Bild über die Schule zu machen. Und da gibt es natürlich dann die Mitarbeitergespräche mit der Personalvertretung, mit dem Elternverein, mit dem Verwaltungspersonal etc. Da macht sich mal der Landesschulinspektor sein Bild. Und ich habe natürlich einen regen Austausch mit dem Landesschulinspektor, wo wir uns bei Bedarfsfall auch immer wieder mal am Handy schneller mal anrufen. Es gibt so ein paar Abstufungen. Dringlichkeit Nummer 1 ist ein Anruf am Handy. Dringlichkeit Nummer 2 ist ein SMS mit der Bitte um Rückruf. Und dann ist der Verbindungsaufbau über die Sekretariate, wo ich halt meiner Sekretärin sage, bitte machen Sie eine Verbindung mit dem Landesschulinspektor. Das ist dann geringere Dringlichkeit. Und natürlich, wenn ich im Stadtschulrat bin, sage ich auch immer wieder, ich bin mal da, schau mal vorbei. Das heißt, da herrscht ein absolut reger Austausch und der ist auch extrem notwendig. Mhm. Und das ist ja auch quasi die Position, einerseits in der Schule den Arbeitsplatz zu haben, aber der ist eben verlängert in den Stadtschulrat. Ne? Mhm. Aber das Büro ist in der Schule. Mhm. Ne? Wir sitzen da jetzt gerade in der Physikvorbereitung bei dir in der Schule und es kommen aber Leute rein, die, glaube ich, Autos zerlegt haben und wieder zusammen. Ja, das ist die Physik-Olympiade, ja, die da gerade läuft. Die. Gut. Ja. Wie, du hast erzählt, dass du ausreden darfst. Du wirst nicht mehr unterbrochen. Das hat mich am Anfang irritiert, wirklich sehr irritiert. Wenn ich etwas sage, es widerspricht mir so einfach niemand. Die lassen mich reden, auch wenn es ein Blödsinn ist. Und nicken das ab und gehen wieder. Also mit diesem Umgang tue ich mir bis heute ein bisschen schwer. Wie kann man verhindern, dass man es direkt in einer Blase hängen bleibt? Schwer. Also ich muss mir, das ist wirklich schwer, ja. Vielleicht einen ganz normalen Freundeskreis pflegen, imkern, dass man unter ganz unterschiedliche Nein, Leute ich kommt. Ich glaube, das hat schon auch sehr viel mit Schulkultur zu tun. Ich bin ja gerade mal in einer Kennenlernphase, wo zu Beginn mich die Kollegen einmal abgeklopft haben. Wie klopften die? Naja, zuerst schauen sie mal, wie ist er so, und da sind wir mal alle freundlich. Mhm. Machen wir, sagt mal guten Tag und schaut, macht mal so Smalltalk. Ne? Diese Kennenlernphase ist dann schnell einmal vorbei. Wie merkt man das? Dann werden Forderungen gestellt. Vor allem disziplinärer Art. Also, wie soll ich sagen, ich kann es immer nur an Beispielen machen. Mhm. Ne? Man regt sich dann einmal über bestimmte Dinge auf und erwartet sich eine Reaktion von der Schulleitung. Wie steht der da jetzt dazu? Aber das sind schon manche. Andere machen das ja gerade nicht. Von denen merkt man derzeit nichts. Da merkt man nur weniger, sage ich einmal. Und in dieser Zeit habe ich mal die groben Pfosten eingeschlagen, sozusagen, wo sind meine Grenzen? Wie weit können Sie bei mir gehen? Und wo ist Schluss? Und ich muss schon sagen, ich bin gleich am Anfang ziemlich eingefahren, was Mobbing zum Beispiel betrifft, in jeglicher Form. Ich habe das auch ganz deutlich kommuniziert und auch praktiziert, dass zum Beispiel Mobbing in keinster Weise toleriert wird. Unter Lehrern unter und Lehrern, Schülern, ist es egal, wo auch immer. Wir haben auch gute Strukturen, um da einzuschreiten, vor allem bei Schülern. Wir haben die Peers, wir haben Schulpsychologen, wir haben Jugendcoaches. Mhm. Da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt, eine gute Schulärztin. Und wir arbeiten in diesen Bereichen auch sehr zusammen. Und da habe ich einmal ganz klare Linien gezogen. Das war die eine Geschichte. Mhm. Die andere Geschichte ist ja, wie weit kann ich jetzt gehen, was Forderungen betrifft, ja. Naja, und da ist es dann immer ganz klar, dass ich Entscheidungen kommuniziere und auch erkläre, warum ich das entscheide. Also da geht es dann darum. Diese Transparenz, darf ich auf Lehrausgang oder darf ich nicht? Darf ich auf Skikurs oder darf ich nicht? Das sind so die Anfangsentscheidungen. Ist der Kontinuität schon ein Thema, dass man sich nicht verstricken darf in, habe ich einmal so gemacht? Ja, unbedingt. Also vorher überlegen und durchdenken. Ja, unbedingt, ja, unbedingt. Und das am Anfang, und das ist ja jetzt auch noch so, aber am Anfang habe ich es wesentlich stärker empfunden. Es ist ja, man trifft ja extrem viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit, die von einem gefordert werden. Mhm. Und dieses Entscheidungen treffen und sich trotzdem die Zeit nehmen, sich ein Bild zu machen, bevor man es entscheidet, das war am Anfang sehr anstrengend, weil ja auch die Grundlage der Entscheidung ich mir teilweise erst erarbeiten musste. Mhm. Aber die hast du dir immer erst erarbeitet, bevor du entschieden hast? Das war dir, das war, ist dir wichtig? Das ist immer noch wichtig, immer noch wichtig, nur jetzt geht es schon wesentlich leichter, weil sie natürlich Entscheidungen wiederholen, wie zum Beispiel vor Ferien wollen Schüler ganz einfach 3 Tage früher gehen, darf ich oder darf ich nicht, diese Dinge. Ja? Und da musste ich teilweise vorher mal nachschauen, im Riss, also in der gesetzlichen Grundlage, wie ist das geregelt? Ich musste immer wieder mal Rücksprache mit dem Landesschulinspektor halten, wie wurde das, ist das jetzt eh rechtens oder nicht rechtens? Und aufgrund gesetzlicher Grundlagen Entscheidungen zu treffen, sind diese Entscheidungen auch immer klar argumentierbar und dann werden sie auch immer verstanden. Und damit dazu muss man sich auch diese gesetzlichen Grundlagen, alles kann man nicht wissen, auch erarbeiten. Und das ist am Anfang anstrengend und das entspannt jetzt extrem, weil diese Grundlagen, die sind auch nicht so weit gestreut, dass man die nicht lernen könnte. Aber es ist auch genug Unterstützung auch da, du kannst jemanden anrufen. Ja, unbedingt. In jeder Situation. Naja, es war ja dann gleich ein Fall, wo mich ein Vater angezeigt hat, weil ich sozusagen seinen Sohn nicht gegenüber rassistischer Übergriffe schützen konnte und das war dann eine ganz heikle Situation. Der hat gedroht, sofort an die Öffentlichkeit zu gehen und da muss man natürlich ganz eng mit dem Stadtschulrat auch zusammenarbeiten, weil da gibt es eine Rechtsabteilung, da gibt es eine Presseabteilung und da muss man einfach reagieren. Ja, ja, das war Phase 2, Forderungen von einem Teil, den man halt mitkriegt, ein anderer Teil, der noch in der freundlichen Phase, bleibt. Dann war das jetzt die letzte Phase, Phase 3, ist jetzt die Phase, wo ich in die Lehrfächerverteilung gehe, wo jetzt so ganz individuelle Wünsche an mich herangetragen werden. Und da ist es auch wieder ganz, ganz wichtig, klare Linien zu ziehen. Ab wann gibt es zum Beispiel einen freien Tag bei einer Reduktion der Lehrfächerverteilung? Wie sind Supplierbereitschaften geregelt, diese Dinge? Und wo siehst du deine Ressourcen? Wie wittert man das oder wie nimmt man das wahr? Weil du brauchst Allianzen, du brauchst Menschen, mit denen du arbeitest. Wie kriegst du das mit? Naja, meine Ressourcen, an denen arbeite ich gerade, weil die Work-Life-Balance gerade nicht wirklich stimmt noch. Ja? Ich habe jetzt. Du stehst zu früh auf und gehst spät ins Bett. Ja, und das nächste ist. Ich arbeite wirklich schwer daran und ich finde jetzt wieder meinen Ausgleich in der Bewegung, den ich sowieso immer gebraucht habe, aber ich bin jetzt im ersten Semester überhaupt nicht dazu gekommen und das nehme ich mir jetzt einfach die Zeit. Das heißt, es ist für mich derzeit ganz wichtig, die Balance wieder zu finden, weil ohne der quasi auf Dauer die Sache nicht machbar wäre. Es unrund läuft. Vollkommen unrund und ins Burnout abschlittern würde. Das ist die eine Sache, woraus ich auch meine Ressource ziehe. Mhm. Aber Menschen, praktisch Mitarbeiter, da musst du jetzt wirklich auf Erfahrungen zurückgreifen, beziehungsweise auf Methoden, die du gelernt hast oder entwickelst. Weil jetzt geht die Sache los. Jetzt kannst du pädagogisch oder wirst du pädagogisch arbeiten mit Menschen und ja. Ja. Na gut, es ist vielleicht auch zu allgemein gefragt, glaube ich. Ich glaube, das kann man nicht so allgemein jetzt in den Raum streuen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, du hast erzählt, wie du mich kennengelernt hast, nämlich Menschen abchecken zu können und sie unter Anführungszeichen richtig einzusetzen. Das ist eine Ressource von mir, die ich einfach habe. Auf die brauche ich nicht stolz sein, aber ich bin mir sehr bewusst. Ich glaube, dass ich ein Gespür dafür habe, Menschen einsetzen zu können in dem, was sie gerne machen. Und ich kann ihnen dann quasi die Schiene legen, damit sie es auch ausführen können. Das ist so die eine Maschine, die ich jetzt gerade mache, ich muss ja den Lehrkörper neu strukturieren. Das ist jetzt gerade meine pädagogische Aufgabe, weil eine Lehrfächerverteilung schulpolitisch sozusagen wirklich mitten ins Herz geht. Hier verteile ich die Ressourcen. Wenn ich hier Ressourcen falsch verteile, kann auch viel schief gehen. Die Lehrfächerverteilung für nicht mit Schule betrauten Menschen, die Lehrfächerverteilung, kann man das vergleichen mit etwas in normalen Betrieben? Das ist das Budget, das man verteilt, denke ich, letztlich auf die Abteilungen. Ja, aber jetzt nicht im pekuniären Sinn, sondern im Sinn, Ressourcen richtig einzusetzen. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt Kollegen, die haben ihre Ressource in der Oberstufe und es gibt Kollegen, die haben ihre Ressource in der Unterstufe. Mhm. Und das muss man aber auch erkennen. Und das sind ja die. Welchen Klassenvorstand gebe ich jetzt in die ersten Klassen und welchen Klassenvorstand gebe ich zum Beispiel ins Oberstufenrealgymnasium, also ins ORG? Ich meine, da sind nicht alle Kolleginnen kompatibel. Ja, wen setze ich jetzt wirklich ein im Wahlpflichtfach Sport, Informatik, Philosophie, Psychologie? Wer kann sich dort entfalten und wer nicht? Also, das, ja, glaube ich, dass von mir eine Stärke ist, Leute positiv zu motivieren. Wir haben einen Kollegen, der initiiert auf einmal eine Fußball-Unterstufenliga, der organisiert auf einmal eine Sommersportwoche, die es bis jetzt bei uns nicht gegeben hat, einfach durch positive Motivation, durch Anerkennung und auch der richtige Kollege am richtigen Ort. Und ja, da ist aber schon dieses, in diesem, was du beschreibst, schon eine Weiterentwicklung. Das heißt, Menschen einzusetzen, heißt gleichzeitig, sie gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja, freilich. Das ist nicht ein statisches Einsetzen brauchen wir einen für diesen Rasterplatz in diesem Semester. Ich könnte es mir einfach machen, schauen, welche Ressourcen habe ich. Ich nehme den dorthin und ich habe sozusagen meine Lehrfächerverteilung zusammen. Aber ich möchte ja bestimmte Personen in bestimmten Positionen, die vielleicht nur besetzt sind. Und da bedarf es Leadership. Ich muss einfach hergehen und sagen, so, der Kollege übernimmt jetzt das Kustodiat. Ja? Und da muss ich es aber auch begründen, warum. Aber prinzipiell ist es meine Entscheidung. Ja? Und das wird ja auch oft bemängelt, dass man praktisch als Schulleiter keine Ressourcen hat, die es zu verteilen gibt. Doch, die habe ich. Ich habe meine Ressourcen und ich muss sie mir natürlich auch freimachen. Also wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die Vertretung ist für eine andere Kollegin, die aus der Karenz zurückkommt und ich hätte aber gerne diese Kollegin an der Schule gehalten, weil sie im Bereich der VWA gut gearbeitet hat, weil sie jung ist, weil sie einen neuen Blick zum Beispiel bringt, dann muss ich mich dafür einsetzen und ich muss das so organisieren, dass sie trotzdem einen Platz an der Schule findet. Auch wenn jetzt die Vertretung wieder da ist. Und sozusagen das sehe ich jetzt als meine Aufgabe als Schulleiter, das zu organisieren. Und dazu bedarf es Netzwerk, dazu bedarf es Ressource. Ja. Und das Werkzeug ist Reden eigentlich. Und das Werkzeug ist Reden. Beziehungsweise Zuhören. Reden, ja, zuhören. Musst du das alles alleine machen oder macht man das gemeinsam? Naja, ich spreche mich mit der Administratorin ab. Das mache ich auf jeden Fall. Was ich auch mache, nur weil es mir jetzt einfällt und was wirklich sehr gut ist, sind meine Morgenbesprechungen. Also nach 8 Uhr, wenn es geläutet hat, alle Kollegen im Unterricht sind, der erste Schwung durch ist, dann sitze ich gemeinsam am Tisch mit dem Schulwart, mit der Oberschulwartin, wenn sie da ist, die Schulärztin, mit der Sekretärin und mit der Administratorin. Und hier planen wir einfach den Tag hin und wieder mal ein bisschen weiter. Und hier ist Kommunikation in Reinform, weil sehr viel von alleine geht. Ich will es an einem praktischen Beispiel festmachen. Die Schulärztin sagt, sie hätte gerne einen Knauf bei ihrer Tür, damit die Kinder nicht einfach rein können. Die Schulwartin sagt, ja, da gibt es einen Knauf, den habe ich vor ein paar Jahren abmontiert, weil ihre Vorgängerin wollte das nicht. Und 2 Tage später hatte die einen Knauf, ohne dass ich einen kaufen musste. Ja, und das war einfach normal. Und diese Art der Kommunikation schaffe ich nur in diesen Morgensitzungen, wo ich alle Beteiligten an einem Tisch habe. Zum Zweiten ist die Tür auch immer offen und alle Kollegen sehen, ich sitze wurscht, wer das ist, mit denen an einem Tisch. Wir sind ein Team. Sekretariat, Schulärztin, Schulwartin, Administratorin, wir sitzen an einem Tisch und arbeiten zusammen. Das ist auch eine Message nach außen für die Kollegen, da sind wir alle gleich. Mhm. Ja? Und diese Morgensitzungen, die funktionieren extrem gut. Mhm. Ja. Was belastet dich? Ich muss sagen, belasten du mich Entscheidungen, wo ich sage, da geht es in der Disziplinärkonferenz, wo ich sage, da geht es um Abmeldungen, weil das Verhalten unter jeder Kritik ist. Diese Entscheidungen sind immer schwer, weil ich nehme einem Schüler, einer Schülerin die Chance. Andererseits wieder muss ich darauf schauen, dass die anderen ihre Chancen behalten, dass sozusagen unter Anführungszeichen wirklich verhaltensauffällige Schülerinnen, die auch Hilfe brauchen, aber die ich nicht geben kann in Schule, weil ich nicht die Ressourcen dazu habe, muss ich sie auch davor schützen. Ne? Und das belastet mich, das muss ich schon sagen. Und was ist geil? Einfach die Tür zumachen zu können, einfach zu sagen, ich bin jetzt außer Haus, das ist einfach geil. Und wenn ich sage, ich komme eine Stunde später, fragt mich keiner warum. Mhm. So, jetzt schaue ich auf meine schöne Liste, die mir auch wirklich gut gefällt. Ja? Wir haben eigentlich alles bis auf zwei Sachen noch. Das eine ist vielleicht uninteressant. Mit seinen Mitarbeitern ist man per Du oder per Sie? Nein, das ist total interessant. Oder ist es wurscht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir das auch sehr gut überlegt, ja, weil ich hatte die Situation, dass ich ein paar Kolleginnen aus der Abendschule kenne, weil ich sie getroffen hatte, aber der Großteil war mir unbekannt und ich bin für das Sie, auf jeden Fall, weil ich muss Entscheidungen treffen und die auch vielen Leuten nicht gefallen und im Schnitt treffe ich 60%, sage ich Nein und 40% Ja, so in Daumen mal Pi. Und da ist das Sie einfach angebracht. Und ich habe dann in meiner ersten Konferenz einfach gesagt, mit Leuten, die ich kannte, und das sind eine Handvoll, 4, 5, bleiben wir per Du, weil ich würde das sozusagen komisch finden, wenn wir jetzt per Sie waren. Und die Leute sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, na, bleiben wir doch lieber beim Sie. Die hatten so Respekt vor dem Amt auf einmal. Ja? Dann habe ich ihnen den Vorschlag gemacht, gut, bleiben wir bei Sie. Die haben sich dann auch nicht wohl gefühlt und jetzt sind wir bei einem ganz natürlichen Du. Ja? Ich habe dann einen Versuch jetzt gerade gestartet, den habe ich mir auch überlegt, weil ich das ja immer sehr geschätzt habe, wenn ich in Sao Paulo war oder in den Staaten, da spricht man sich mit Vornamen an. Ne? Mhm. Und ist aber trotzdem bei Sie. Mhm. Ja? Und da gibt es jetzt zwei Kollegen, wo ich ganz dezidiert gesagt habe, schauen Sie, das war kein Thema, die wollten das auch nicht, aber wenn Sie wollen, können wir uns beim Vornamen ansprechen. Und ich praktiziere das. Und das funktioniert aber nicht, weil es keine Kultur bei uns hat. Mhm. Die fühlen sich sehr unwohl dabei. In Deutschland, glaube ich, gibt es es leichter. Ja, aber ich habe es einfach das mal versucht. Mhm. Aber der Versuch, glaube ich, wird mir nicht gelingen, weil sozusagen, ich weiß nicht, die Schwelle, ich sage gerne zu den Kolleginnen, nenne ich sie gerne beim Vornamen, aber sie haben dann wirklich Hemmung, mich einfach Gottfried zu nennen und bei Sie zu sein. Also das hat auch bei uns keine Kultur, aber ich sage mal, der Versuch war es wert. Ja, aber ist das wirklich eine wichtige Frage, du oder ja, Sie? Ja, es ist für mich eine wichtige Frage. Um Gottes Willen. Also jetzt vielleicht, wenn du sagst, für mich eine wichtige, für dich eine wichtige Frage, überhaupt eine wichtige Frage. Warum? Warum ist das, warum hängt so viel am Du und Sie? Ach so, so gestellt, ja. Also meine Einstellung prinzipiell, ich habe mich wesentlich wohler gefühlt, wenn man keinen Titel hat und wenn man sich einfach mit Vornamen anspricht und als Zeichen des Respekts ist man dann per Sie zum Beispiel, wenn man sich nicht kennt. Da habe ich mich immer recht wohl gefühlt. Österreich hat aber vollkommen eine andere Kultur. Also ich musste mich wieder dran gewöhnen, mit Titel, die Titel wieder zu sagen. Mhm. Ja. Sagst du die Titel bei den Leuten? Herr Magister so und so und? Herr Professor. Sage ich das nicht, habe ich den Aufstand. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Sekretariat die Regel, auch wenn die Kollegen nicht da sind, sagen wir Herr Professor sowieso, Frau Professor sowieso, weil es könnte ja sein, dass die zuhören und ich habe von der Personalvertretung nicht einmal vehementes die Forderung bekommen, ja, das ist ja, das geht so nicht und so. Ja, aber jetzt auch für dich. Du sagst, auch für dich ist es wichtig, dieses Sie. Ja. Warum? Weil ich sozusagen in meiner Funktion, nicht als Person, aber meine Funktion, ja, ich bin kein Kollege von meinen Kolleginnen mehr. Und am Sie kann man es festhalten? Ja. Und ich kann entscheiden, ob ich einen Kollegen freistelle oder nicht freistelle. Du kannst mit dem schaden? Ich kann mit dem schaden, indem ich sage, Sie müssen jetzt zum Amtsarzt, weil ich habe den Verdacht, dass Sie alkoholisiert sind. Da kann ich schon mächtig einfahren. Aber ist da nicht du und Sie das geringste Problem? Nein, überhaupt nicht, weil die Distanz, über das Sie für mich sozusagen... das ist so. Ja, aber ist doch schade, weil das würde jetzt... Warum? Mhm. Ich will sozusagen. Also ich unterscheide zwischen meiner Person und meinem Amt. Ja, ja. Ja? Ja. Und ich finde es, dieses Du, dieses kollegiale Du, würde quasi die Funktionen für mich zu stark verwischen. Mhm. Ich habe nun mal nicht die Funktion des netten Kollegen, mit dem ich da jetzt bei Du bin, sondern ich habe eine Schule zu leiten. Mhm. Ich habe Entscheidungen zu treffen, ja, und die können durchaus auch gegen einen Kollegen sein. Und da ist das mir, dass Sie angenehmer, ich sage aber auch, Respekt, ja, hängt nicht von Du oder Sie ab. Ein respektvolles Verhalten, da, wir sind ja auch dazu verpflichtet, hängt jetzt nicht vom Du und Sie ab. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du die Abgrenzung auch außerhalb der Schule dementsprechend halten wirst. Freilich. Also keine Facebook-Freunde, Lehrer. Habe ich keine. Nein, ich habe keinen Facebook-Freund. Das heißt, du gehst die Straße rauf und die Schule war für dich mit den Mitarbeitern dort auch die Schule. So ist es. Und du gehst in dein privates Leben. Und ich gehe in mein privates Leben. Aber ich bin natürlich durch die Klassen gegangen und ich habe den Kindern gesagt, wenn wir uns sehen auf der Straße, grüßen wir uns, weil wir kennen uns. Und das finde ich extrem schön, wenn mich Kinder jetzt auf der Straße grüßen. Ach so, ja? Ja, das tun wir auf jeden Fall. Ich finde das nett, weil, freilich. So, und ich sage, ja, hallo, und wie geht's? Das finde ich einfach nett. Kennst du viele dann? Siehst du viele in der Umgebung? Wirklich? Ja, schon. Ja, und wenn man sich so am Gehsteig begegnet und die Kinder wissen nicht, was tun, schaue ich weg, wechsle ich die Seite, ja, da ist ein Unwohl. Und ich habe eine totale Befreiung auch bei den Kindern gespürt. Einfach, wenn man sagt, Leute, außerhalb der Schule, wenn wir uns sehen, wir grüßen uns, weil wir kennen uns. Und das machen die Unterstufenschüler mit Begeisterung. Mit Begeisterung, ja. Und ich finde das sehr nett und ich mag das auch. Und das Du und Sie, glaube ich, ist ja deswegen bei uns in Österreich auch relativ schwierig, weil es eben eine Frage der Abgrenzung ist. Es gibt so viele Ebenen, auch Ebenen der Transparenz, Ebenen des Informationsaustausches. Das ist so vielschichtig, dass wenn man sauber macht, es eigentlich nur durch Abgrenzung lösen kann. So ist es und das hat jetzt auch mit Kleidung zu tun. Ich sage, der Schulleiter in einer Schule muss klar identifizierbar sein. Also wenn ich da in der Schule gehe und ich muss fünfmal schauen, wo ist der Schulleiter, weil ich hätte ja sozusagen normal mit Jeans und Sakko auch kommen können. Ich bin kein großer Mensch, ja, aber ich glaube, ich bin an der Schule eindeutig identifizierbar. Und um das geht es im Endeffekt. Wie ich das jetzt mache, ist eine andere Geschichte. Eine andere Sache noch habe ich noch, das ist das Thema Anerkennung. Ja. Es wird immer wieder gesagt, der Schulleiter hat eben kein Budget, der kann keine Belohnungen austeilen. Aber ich glaube, Anerkennung... Und da werden wir ja in Lob und Tadel Nummer 18 eine Sendung darüber machen mit zwei Leuten, die sich damit befasst haben. 75 Tage dauert es in Österreich, bis der Chef bemerkt, dass man etwas macht. Also bis er die nächste Anerkennung ausspricht. Und es gibt Anerkennung, so viel konnte ich schon lernen. Das besteht aus Wertschätzung, aus Anerkennung der Arbeit, aus Lob und durchaus auch aus Belohnung. Ist Anerkennung für deine Arbeit ein Thema? Ja, absolut, das ist die positive Motivation. Ne? Administrative Belohnungen. Das ist Geld. Das ist einfach Geld. Ja. Das ist das, was man heute in der Wirtschaft auch so macht. Ne? Der zweite Punkt wäre Dank und Anerkennung vom Stadtschulrat. Ein Dekret. Ein Dekret. Da reiche ich dann ein, setze ich auch ganz gezielt ein. Und der dritte Punkt ist Wertschätzung. Meine persönliche Wertschätzung und darauf lege ich auch wirklich Wert, in Konferenzen sich zu bedanken für Leistungen, in Konferenzen Dank und Anerkennung vom Stadtschulrat auszusprechen. Es gibt noch eine kleine Möglichkeit, nämlich des Titels, wie wir es halt aus der Monarchie hatten, Orden und Titel. Es gibt noch die Funktion des Oberstudienrats, aber das sind die Bedingungen, die treffen auf die meisten Kolleginnen nicht zu, weil da musste man schon einmal 25 Jahre im Dienst sein zum Beispiel, dass man den überhaupt beantragen kann. Ne? Und das sind die Möglichkeiten eines Schulleiters, sich bei den Kollegen zu bedanken. Ja, Ich habe so den Eindruck, dass dich diese Aufgabe gut beschäftigen wird, die nächsten Jahre. Ja, das sehe ich auch so. Und ja, jetzt hätte ich noch gefragt, was du Leuten raten würdest, die das auch machen möchten, Direktor werden. Ich mag keine Ratschläge verteilen. Ich kann nur von mir sagen, wirklich, ich zähle wichtig, wenn ich diesen Job mache, um irgendwo davon zu laufen, ja, dann wäre ich da falsch. Weil dazu ist er zu anstrengend. Das zahlt sich einfach nicht aus. Ja. Wenn ich aber weiß, warum ich das will, und das sind bei unterschiedlichen Menschen natürlich unterschiedliche Motivationen, aber wenn ich mir über die Gründe, warum ich diesen Job machen will, ja, klar bin, dann kann ich es nur jedem raten. Weil dann suche ich mir auch schon die Schule danach aus und bewerbe mich nicht einfach irgendwo, nur damit ich da hinkomme, ja, sondern wenn ich weiß, warum, dann ist es nur anzuraten. Und ist es wirklich so, dass man die Strukturen verändern kann, wenn man es nur will? Man kann die Kultur verändern, die Schulkultur, indem man Regeln, neue Regeln aufstellt. Die Struktur kann man mit beeinflussen, in Form von Schulversuchen, in Form von schulautonomen Gegenständen, in Form von zusätzlichen Werteinheiten, weil die kann ich ja individuell in der Schule immer einsetzen, in Arbeitsgemeinschaften, wo ich mir gerade Gedanken mache, Übergangsstufe, 8., 9. Schulstufe, wie stelle ich das ORG zum Beispiel neu auf, da kann ich sehr viel gestalten, innerhalb einer bestehenden Struktur. Also ich habe nicht das Gefühl, derzeit überall anzuecken. Es geht ein bisschen auch um Kreativität, Erfindungsreichtum und Zusammenarbeit. Ist es sehr systemisch, dass man an einer Schraube links dreht und rechts taucht plötzlich etwas auf? Du hast zum Beispiel die Anmeldegespräche mit den Eltern, soviel ich weiß, auch Lehrer eingeladen, dabei zu sein. Ja, hab freilich. Das öffnet aber Herzen, hätte ich gesagt. Also, ich weil das war ja früher immer so praktisch, Eltern kommen zum Direktor, haben einen Termin in der Direktion, 10 Minuten mit dem Kind. Ja. Und lädst deine Lehrer ein. Was war das, sie müssen ja dann auch mit den Kindern arbeiten, bitte. Mhm. Das ist ja eh ganz klar. Das ist der Gedanke. Ja, sowieso. Der Gedanke ist natürlich auch, sie teilhaben zu lassen. Ich meine, an der Entscheidungsfindung teilhaben zu lassen, ich darf sie aber nicht im Unklaren lassen, dass ihnen die Entscheidung obliegt, weil es ist nun einmal meine Verantwortung, Entscheidungen zu treffen und sie auch zu verantworten. Ja? Ich glaube, das Problem entsteht immer dann, wenn ich Kolleginnen und Kollegen meinen lasse, sie könnten das jetzt entscheiden. Nein, ich hole mir ihren Rat, ihr Wissen, ihre Erfahrung, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, solange das klar ist, kann auch jeder Kollege sehr damit umgehen, weil das ist die Struktur. Die Transparenz, glaube ich, ist ein Hit. Also insgesamt sind nachvollziehbare Entscheidungen gut. In Summe. Prinzipiell ja. Gottfried, hast du noch etwas, was du noch... Naja, abschließend zu sagen, ich habe es nicht bereut. Ich fühle mich mittlerweile sehr wohl. Es hat gedauert, also der Einstieg ist wirklich mächtig, ist wirklich hart, aber irgendwann macht es schnapp, ja, und man ist voll in der Rolle und dann macht es so richtig Spaß bei allem, was dazugehört. Ich kann es jedem empfehlen, wenn er weiß, warum er es macht, kann ich es eigentlich jedem empfehlen. Und die Opfer, die du bringen musstest? Ich bringe keine Opfer. Weil das Radfahren hast du wiederentdeckt? Naja, das ist jetzt, ich sage die Work-Life-Balance, die kommt schon wieder in die Mitte, das wird schon wieder. Und das ist schon ich schwierig. Möchte, ja, aber das war jetzt der Einstieg. Mhm. Und ich kann ja selber gestalten. Das heißt, ich kann ja die Tür zumachen. Ich kann ja sagen, jetzt bin ich einmal nicht da. Das muss man auch tun. Mhm. Ja? Und das passt schon. Mhm. Also das ist ja okay. Ja, 150 Tage Direktor. Wir reden vielleicht noch einmal bei 15.000 Tagen Direktor oder 1.500 Tagen Direktor. Ja, war ein schönes Gespräch. Ja, danke Lothar, hat mich auch gefreut. Gottfried, danke. Danke Lothar. Gottfried Ellmauer, Direktor am BRG ORG 15 in Wien im 15. Bezirk. Und das war Lob und Tadel, die Ausgabe 17. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Musik.